Mal stehen wie entschlossen, beugen uns nicht roter Macht. Manches Blut ward schon geflossen, mancher Held ward umgebracht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Immer wächst aus unseren Träumen klarenfest ein neues Ziel. Täglich heißt es niemals beugen, jede Tat war nie zu viel. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Immer sind wir auf den Wegen, mitten aus dem Traum zu Tal. Immer tragen wir die Fackel, deutsche Jugend, heilige Saat. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Unser Weg mag steinig werden, doch das Ziel, es lohnet sich. Denn ein Ruf nach Freiheit klingelt, diesen Wunsch zerbricht man nicht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Unser Weg mag steinig werden, doch das Ziel, es lohnet sich. Denn ein Ruf nach Freiheit klingelt, diesen Wunsch zerbricht man nicht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht. Alles irgendwann zerbricht, doch die deutsche Jugend nicht.